durch die Welt eingeflüstert. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du es nicht? Es flüstern Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten Profilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre, nehmt die Gewehre zur Hand. Maschinengewehre für Polen, für China deutsche Gewehre 08, für Finnland Armeepistolen, Kapnels für die Tschechoslowakei, für Rumänien Gasgranaten, rollen von allen Seiten herbei gegen die roten Soldaten. Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre zur Hand. Erstammt die faschistischen Räuberheere, setzt alle Länder in Brand. Pflanzt eure roten Fahnen des Sieges auf jede Schanze, auf jede Fabrik. Dann blüht aus der Asche des letzten Krieges die sozialistische Weltrepublik. Die ziehen ins Feld, doch nicht für Nation und Rasse.